zur Tat. Die Hände hinterm Kopf verschränkt. Durchsuchen musst du gründlich, überall. Der Fall ist schwerer, als du denkst. Erklär mir meine Rechte, sperr mich ein. Ich will von dir verhaftet sein. Sind verlottert, mein Weltbild ist verdreht und schmutzig meine Fantasie. Entschuldig groben Unfugs der Völlerei und gut zu Tieren war ich nie. Erklär mir meine Rechte, sperr mich ein, ich will von dir verhaftet sein. Strafe, hart hab ich es gern. Ich halte still, was immer auch passiert. In Freiheit bin ich garstig, gefangen will ich sein. Klein gemacht und gut verschmiert. Erklär mir meine Rechte, sperr mich ein. Ich will von dir verhaftet sein. Ich will von dir verhaftet sein. Ich will von dir verhaftet sein.